Erster Samaria war gegen Gott. Viele Menschen sterben im Krieg. Zweiter Israel, komm zurück zu Gott. Du hast Fehler gemacht. Dritter sagt zu Gott, bitte vergib uns. Wir danken dir sehr. Vierter, wir brauchen keine Hilfe von Assur. Gott hilft armen Kindern. Fünfter, Gott sagt, ich liebe euch. Ich bin nicht mehr böse. Sechster, ich helfe Israel wie Wasser. Israel wird schön wie Blumen. Siebter, Israel wird stark wie ein Baum. Es riecht sehr gut. Achter, die Menschen haben wieder viel Brot. Sie wachsen wie Wein. Neunter, Ephraim braucht keine falschen Götter. Ich gebe euch gute Früchte. Zehnten, Gottes Wege sind gut. Gute Menschen gehen sicher darauf. Andere fallen hin.